gegen den vorgezeichnet ist, dass er denjenigen, der ihn zum Schutzherrn nimmt, dass er ihn in die Irre führen und zur Strafe der Feuerglut leiten wird.